Die Thälmann-Kolonne. Gräben auf und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Faschisten werden wir nicht weichen, schickt dann auch die Kugelhagel dicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen, und ein Rückwärts gibt es für uns nicht.